Der energische Bayernherzog Maximilian erzielt am 10. Juli 1609 den Zusammenschluss der größeren katholischen Reichsstände im schwäbischen, bayerischen und fränkischen Kreise, mit Ausnahme von Eichstätt und Salzburg, zur Liga oder Defension, die zunächst auf 9 Jahre gegründet wird. Ihr Haupt ist Maximilian. Das Haus Österreich bleibt von der Teilnahme ausgeschlossen. Die geistlichen Kurfürstentümer treten erst im nächsten Jahre bei. Alle erkennen im Kriegsfalle den Bayernherzog als Oberbefehlshaber an. Und schon scheint es zum Kriege zu kommen. Der Tod des geisteskranken Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg erledigt das einzige große katholische Fürstentum in Nordwestdeutschland. Die Frage der Nachfolge ist strittig und für die Katholiken bedrohlich. Johann Wilhelm hat 4 Schwestern. Die erste war mit Albrecht Friedrich von Preußen vermählt. Aufgrund der Ehe mit ihrer Tochter erhebt Johann Sigismund von Brandenburg Erbansprüche. Die zweite Schwester Anna ist durch ihre Ehe Pfalzgräfin von Neuburg. So erhebt ihr Sohn Wolfgang Wilhelm Ansprüche auf die Nachfolge. Magdalena, die dritte Schwester, ist Gemahlin Johanns von Zweibrücken. Die vierte, Sibylla, war in erster Ehe mit Landgraf Philipp von Baden, in zweiter mit dem Markgrafen Karl von Burgau, dem Sohn der Philippine Welser, verheiratet. In den Ländern selbst, die immer noch in die beiden Teile Jülichberg-Ravensberg und Kleve-Mark zerfallen, war der katholisch-spanische Einfluss immer mehr gewachsen. Die Regentschaft für den geisteskranken Herzog Wilhelm verfolgt eine gegenreformatorische Politik. Das Land ist so verfallen, dass es 1598 bis 99 mitten im Frieden der Brandschatzung durch die spanischen Truppen des Generals Mendoza erliegt. Die Spanier halten Rheinsberg besetzt, was die Niederländer veranlasst, ihrerseits Emmerich in Besitz zu nehmen. Nach dem Tode des geisteskranken Herzogs am 25. März 1609 erheben sie Erbansprüche. Während der Kaiserhof zaudert und das Regentschaftsverhältnis verlängern möchte, einigt sich der Brandenburger mit dem Pfalzgrafen von Neuburg zu Dortmund auf gemeinsame Besitzergreifung des Landes. Rudolf entsendet gegen die Possidierenden seinen Neffen, den kriegslustigen Bischof Leopold von Passau und Straßburg. Er erobert Jülich, muss jedoch, von den geistlichen Kurfürsten mangelhaft unterstützt, Werbungen im Elsass eröffnen. Die Possidierenden aber erhalten die Hilfe der Union. 1610 marschieren ihre Truppen, aber auch schon französische, in Jülich ein. Heinrich IV. Von Frankreich ist drauf und dran, sich in diesen Krieg gegen die habsburgische Macht am Niederrhein zu stürzen, als ihn der Dolchstoß des Mönchs Ravaillac am 14. Mai 1610 hinwegrafft. Der Tod schafft noch einmal eine Entspannung. Das Land, um das sich beinahe ein europäischer Krieg entzündet hätte, verbleibt den Possidierenden. Unter diesen bricht aber bald Uneinigkeit aus, worauf sie die Hilfe entschlossener Freunde erstreben. Der Pfalzgraf Wolfgang vermählt sich mit Magdalena von Bayern, der Schwester Maximilians, und wird 1613 katholisch. Mit spanischer Hilfe kann er ein Jahr darauf von Düsseldorf Besitz ergreifen. Johann Sigismund aber, der die kurpfälzische Hilfe erlangen will, tritt im Dezember 1613 zum calvinischen Bekenntnis über, ohne allerdings seinem Lande einen Religionswechsel aufzuzwingen. Da die Kassen der Pfalz durch ihre Leistungen für die zahlungssäumigen Bundesmitglieder erschöpft sind, entschließt sich die Union zur Neutralität, worauf sich die Streitenden im Vertrag von Xanten am 10. November 1614 vorläufig einigen. Brandenburg erhält Kleve, Mark und Ravensberg, die Pfalz aber Jülich und Berg. Während so um den Besitz von Grafschaften und Herzogtümern gemarktet wurde, hat sich ein peinlicher Streit unter den Angehörigen des Hauses Habsburg vollzogen. Der alte Kaiser Rudolf, seitdem er Trautsohn und Rumpf entlassen, ganz in der Hand unfähiger Kreaturen wie seines Kammerdieners Lang, erliegt dem Ansturm seines ehrgeizigen, aber auch um die Zukunft des Hauses besorgten Bruders Matthias. Da der Kaiser immer schon gegen seine Brüder Ernst, Matthias, Albrecht und Maximilian Misstrauen hegte, konnte er sich trotz seiner Kränklichkeit nie entschließen, einen von ihnen zum römischen König wählen zu lassen. Die Statthalterschaft seines Bruders Ernst und nach dessen Tode Albrechts in den Niederlanden ruft seine Besorgnis hervor, zudem Albrecht der Gemahl der Isabella, der Tochter des Königs Philipps II., wird, deren Hand der ehescheue Kaiser immer wieder verschmäht hatte. Besonders der älteste Bruder, Matthias, erscheint dem Argwohn Rudolfs als gefährlich, namentlich seit er den ehrgeizigen Versuch unternommen, sich an die Spitze der Aufständischen die Herrschaft in den Niederlanden zu erstreiten. Nun ist aber durch die Unfähigkeit, Unlust, ja wohl schon Geistestrübung des Kaisers in seinen Ländern ein wahres Chaos entstanden. Es ruft böses Blut in Ungarn hervor, schließlich sogar eine Magnatenverschwörung unter dem ehrgeizigen Stefan Bocskai, dass Rudolf den durch seine Vertreter vereinbarten 21 Gesetzesartikeln des Ungarischen Reichstages von 1604 einen 22. hinzufügt, der die Evangelischen bedroht.